Preußen, mein lieb Heimatland, wie bist du wunderschön. Mein ganzes Herz dir zugewandt soll preisend dich erhöhn. Im Weichselgau ich Hütten bau, wo Korn und Obst der Flor entsprießt, wo Milch und Honig fließt. Wo Korn und Obst der Flor entsprießt, wo Milch und Honig fließt. O Land durch deutsche Tüchtigkeit und deutschen Fleiß erblüht, dir schwört mein Herz Ergebenheit und Treue mein Gemüt. Durch deutsche Kraft und Wissenschaft sei deutsches Wesen, deutsche Art, dir alle Zeit gewahrt. Sei deutsches Wesen, deutsche Art, dir alle Zeit gewahrt. Westpreußen, mein lieb Heimatland, wie bist du wunderschön. Mein ganzes Herz dir zugewandt soll preisend dich erhöhn.